NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Leek liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Heute den 25. von 32 Abschnitten. Der Gedanke, sein Leben dem Theater zu widmen, bekommt immer mehr Gewalt über Antons Leben. Eine Gewalt, die sich auch gegen ihn selber richtet, da er es nicht verwinden kann, die Titelrolle in Goethes Clavigo nicht erhalten zu haben. In einer Loge des Königlichen Operntheaters in Hannover verfolgt Anton die Proben. Sein nicht weniger theaterbegeisterter Mitschüler Iffland spielt den Beaumarchais in dieser Schulaufführung. Und während dieser unten auf der Bühne wütet, wütet Anton Reiser in seiner Loge gegen sich selber, indem er sein Gesicht mit Glasscherben verletzt. Mit dem erfolgreichen Iffland ist Reiser nun dauernd zusammen. Eines Nachts inszenieren beide eine theatralische Situation von bedrohlichem Charakter, indem sie mit geladenen Pistolen aufeinander anlegen und gleichzeitig Hamlets berühmten Monolog »Sein oder Nichtsein« hertragieren. So Moritz' Ausdruck für diese extreme Situation, in der die Grenzen von Kunst und Wirklichkeit verwischen. Hätte Moritz bzw. sein alter Ego Anton Reiser den Finger am Abzug gekrümmt, wäre eine große Schauspielerlaufbahn früh beendet gewesen. Moritz und Ifflands Wege haben sich später nie wieder gekreuzt. Iffland ging 1777, also bereits ein Jahr später, ans Hoftheater in Gotha und 1779 ans Mannheimer Nationaltheater, wo er 1782 mit großem Erfolg den Franz Moor in der Uraufführung von Schillers Räubern spielte. Nach einigen weiteren Stationen wurde er 1796, drei Jahre nach Moritz frühem Tod, Direktor des Berliner Nationaltheaters und blieb in dieser Funktion bis zu seinem Tod im September 1814. Er war neben Kotzebue der erfolgreichste Bühnenschriftsteller seiner Zeit, noch vor Goethe und Schiller. Aber während sein Autorenruhm rasch verblasste, erwarb er sich bleibende Verdienste durch sein Wirken als Schauspieler und Regisseur, da er ein natürliches, lebensnahes Spiel begünstigte, im Gegensatz zum Weimarer Klassizismus. Doch zurück zu Anton Reiser, der Hannover verlassen hat und sein Glück in Weimar suchen will, wo Eckhoff Direktor der Seilerschen Schauspieltruppe ist. Ein zielloser Spaziergang führt ihn eines Nachts in ein Dorf vor den Toren Hannovers, wo ihn die seltsamsten und schwankendsten Empfindungen überkommen, zugleich ein Gefühl grenzenloser Freiheit. Hören Sie wieder Peter Lick. So wanderte er die ganze Nacht hindurch, bis der Tag anbrach. Und als er die Gegenstände allmählich wieder unterscheiden konnte, so deuchte es ihm nach der Gegend, als ob er ungefähr noch eine halbe Meile von Hannover wäre. Auf einmal aber befand er sich, ehe er sich's versahe, dicht an einer großen Kirchhofsmauer, die er sonst nie in dieser Gegend bemerkt hatte. Er nahm alle sein Nachdenken zusammen und suchte sich zu orientieren, aber es war vergeblich. Er konnte die lange Kirchhofsmauer aus dem Zusammenhange der übrigen Gegenstände nicht erklären. Sie war und blieb ihm eine Erscheinung, welche ihn eine Zeit lang wirklich zweifeln ließ, ob er wache oder träume. Er rieb sich die Augen. Aber die lange Kirchhofsmauer blieb immer da. Überdem war auch durch sein sonderbares Nachtwandern und durch das Wegfallen der gewohnten Pause, wodurch die Vorstellungen des Tages der Natur gemäß unterbrochen werden, seine Fantasie zerrüttet. Er fing selbst an, für seinen Verstand zu fürchten und war vielleicht wirklich dem Wahnwitz nahe, als er endlich die vier Türme von Hannover wieder durch den Nebel sah und nun wusste, wo er war. Die Morgendämmerung hatte ihn getäuscht, dass er die Gegend für eine andere hielt, die noch eine halbe Meile von Hannover lag und mit dieser, die dicht vor der Stadt war, sehr viel Ähnlichkeit hatte. Der große Kirchhof, in dessen Mitte eine kleine Kapelle stand, war der ordentliche Kirchhof dicht vor Hannover. Und Reisern war nun auf einmal die ganze Gegend wieder bekannt. Er erwachte wirklich wie aus einem Traume. Aber wenn irgendetwas fähig ist, jemanden dem Wahnwitz nahe zu bringen, so sind es wohl vorzüglich die verrückten Orts- und Zeitideen, woran sich alle unsere übrigen Begriffe festhalten müssen. Dieser neue Tag war für Reisern wie kein neuer Tag, weil zwischen diesem und dem vorhergehenden Tag keine Unterbrechung der Wirkungen seiner vorstellenden Kraft stattgefunden hatte. Er ging in die Stadt, es war noch früh morgens und auf den Straßen herrschte eine Totenstille. Das Haus, die Stube, worin er wohnte, alles kam ihm anders, fremd und sonderbar vor. Diese Nachtwanderung hatte eine Veränderung in seinem ganzen Gedankensystem hervorgebracht. Er fühlte sich in seiner Wohnung von nun an nicht mehr zu Hause. Die Ortsideen schwankten in seinem Kopfe hin und her. Er war den ganzen Tag über wie ein Träumender. Bei dem allem aber war ihm die Erinnerung an die Nachtwanderung angenehm. Das Krächzen der beiden Raben, die über seinem Kopf hinflogen, der kleine Dorfkirchhof, die durchwanderten Kornfelder, alles drängte sich nun in seiner Einbildungskraft zusammen und machte zusammen eine dunkle Gruppe, ein schönes Nachtstück aus, woran sich seine Fantasie noch oft nachher in einsamen Stunden ergötzt hat. Allein sein Aufenthalt in Hannover wurde ihm von nun an womöglich noch verhasster. Und der Wandergeist hatte sich seiner nun ganz bemächtigt. Dies war aber auch der Fall bei mehreren von den jungen Leuten, welche mit Komödie gespielt hatten. Einer namens Timaeus, der vorher ein äußerst stiller, fleißiger und ordentlicher Mensch war, entdeckte Reisern im Vertrauen seine Unzufriedenheit mit seinem künftigen Stand eines Theologen, wozu er bestimmt war, und unterredete sich mit ihm über die Glückseligkeit, welche der Schauspielerstand gewährte, wobei er gegen die Vorurteile deklamierte, die diesen ehrenvollen Stand noch immer unverdienterweise herabsetzten. Dies Gespräch hielten beide auf einem Spaziergange nach einem kleinen Dorf vor Hannover. Und sie hatten sich so in ihrer Unterredung vertieft, dass sie von der Nacht überfallen und in dem Dorfe zu bleiben genötigt wurden. Dies ungewöhnliche Übernachten an einem fremden Orte setzte beiden noch mehr romanhafte Ideen in den Kopf. Es deuchte ihnen schon, als ob sie auf Abenteuer ausgingen und Glück und Unglück miteinander teilten. Der kühne Vorsatz dieser beiden Abenteurer, sich über alle Vorurteile der Welt hinwegzusetzen und ihrer Neigung oder ihrem Beruf, wie sie es nannten, zu folgen, blieb denn auch nicht unausgeführt. Reiser machte den Anfang und Timaeus folgte ihm bald, wurde aber noch glücklich wieder zurückgebracht. Reiser machte indes, ehe er seinen Vorsatz ausführte, noch eine nächtliche Wanderung mit Iffland, der ihn des Abends um 11 Uhr mit noch einem von der dramatischen Gesellschaft besuchte und ihn zu einem Spaziergange nach dem Deister, einem Berge, der 3 Meilen von Hannover entfernt ist, einlud. Reiser, dem dergleichen nächtliche Wanderungen nun schon anfingen, eine gewohnte Sache zu werden, war sogleich entschlossen. Es war eine warme, mondhelle Sommernacht. Die Unterhaltung unterwegs war ganz poetisch, zuweilen etwas affektiert und dann wieder wahr, nachdem es fiel. Wo sie durch ein Dorf kamen, duftete ihnen der frische Heugeruch entgegen. Und diese Nachtwanderung war wirklich eine der angenehmsten, die man sich nur denken kann, so dass sie recht vom Zufall veranstaltet zu sein schien, um Reisers Fantasie noch mehr zu erhitzen und seiner einmal angefachten Lust zum Wandern das völlige Übergewicht über die Vernunft zu geben. Die 3 Abenteurer erreichten noch vor Tagesanbruch ein Dorf, das dicht am Fuß des Berges lag, wo sie einkehrten und noch einige Stunden schliefen. Da sie aber am anderen Morgen früh aufstanden, so waren alle die schönen Bilderchen aus der Zauberlaterne verschwunden. Die kahle Wirklichkeit mit allen ihren unvermeidlichen Unannehmlichkeiten stand wieder vor ihrer Seele da. Sie saßen über eine Stunde einander gegenüber und gähnten sich an. Wenn irgendetwas Reisern von seiner Fantasie noch hätte heilen können, so wäre es dieser Morgen nach solch einer Nacht gewesen. Es war ihnen nun leid geworden, den Berg zu besteigen. Sie fühlten sich müde und matt und nahmen den nächsten Weg wieder nach der Stadt zurück, der ihnen wegen der brennenden Sonnenhitze ziemlich beschwerlich wurde. Allein sie fingen unterwegs an, Reime zu extemporieren, womit sie sich die Einförmigkeit des Gehens einigermaßen erleichterten. Reiser blieb dem ungeachtet völlig entschlossen zu wandern, möchte auch sein Schicksal sein, was da wollte. Er zog alles, was ihm begegnen konnte, dennoch der traurigen Einförmigkeit und dem nicht halb und nicht ganz glücklich sein in Hannover vor. Alle seine Gedanken gingen nun einmal ins Weite. Er sah überdem kein Mittel vor sich, seine Schulden zu tilgen, ohne sie dem Pastor Marquardt aufs Neue zu entdecken, dessen Achtung und Freundschaft er dann völlig zu verlieren gewärtigen musste. Auch die verschiedenen Demütigungen, die er seit kurzem wieder hatte ertragen müssen, waren ihm noch in frischen Andenken und machten ihm den Aufenthalt in Hannover sowohl als die Gegenden umher verhasst. Er wusste seinem einzigen Vertrauten, Philipp Reisern, seine Lage auch so misslich vorzustellen, dass dieser endlich selbst seinen Entschluss, Hannover zu verlassen, billigte und ihm die Reiseroute nach Erfurt, so wie er den Weg selbst von dort her bis Hannover zu Fuß gemacht hatte, vorschrieb. Von da wollte denn Anton Reiser nach Weimar gehen, um bei der Seilerschen oder vielmehr Eckhofischen Schauspielergesellschaft als Mitglied angenommen zu werden. Und von da aus wollte er denn, wenn ihm dies gelänge, seine Schulden in Hannover bezahlen und seinen guten Ruf wiederherzustellen suchen, indem er dort gleichsam wieder aufstände, nachdem er hier bürgerlich gestorben wäre. Dies Letzte war ihm insbesondere eine der angenehmsten Vorstellungen, womit er sich trug. Er brachte nun Philipp Reisern seine wenigen Bücher und Papiere und gab sie ihm in Verwahrung. Seine Kleider hatte er zum Teil versetzt, um die Kosten zur Komödie zu bestreiten. Und seine übrigen wenigen Sachen ließ er seinem Wirt zur Schadloshaltung für die Miete. Diesem sagte er, dass sein Vater sehr krank geworden sei und dass er, um diesen zu besuchen, auf eine Woche verreisen würde, wenn etwa jemand nach ihm fragen sollte. Und nun war er so weit in Richtigkeit, bis auf die Barschaft, womit er eine Reise von mehr als 40 Meilen antreten sollte. Diese bestand denn, nach allem, was er hatte auftreiben können, aus einem einzigen Dukaten, womit er Mut genug hatte, sich auf den Weg zu machen, ungeachtet Philipp Reiser ihm die Unbesonnenheit dieses Unternehmens genug vorstellte. Aber mit Gelde konnte ihn dieser aus dem sehr wichtigen Grunde nicht unterstützen, weil es ihm selbst gemeiniglich und gerade jetzt gänzlich daran fehlte. Anton Reiser konnte also nun im eigentlichen Verstande von sich sagen, dass er alle das Seinige mit sich trug. Das gute Kleid, worin er die Rede auf der Königin Geburtstag gehalten hatte, nebst einem Überrock, war seine ganze Garderobe. Dabei trug er einen vergoldeten Galanteriedegen an der Seite und Schuhe und seidene Strümpfe. Ein reines Oberhemde, nebst noch ein paar seidenen Strümpfen, Homers Odyssee in Duodez mit der lateinischen Version, und der lateinische Anschlagbogen von der Redeübung an der Königin Geburtstage, worauf sein Name gedruckt stand, war alles, was er in der Tasche bei sich trug. Es war in der Mitte des Winters, an einem Sonntagmorgen, den er noch bei Philipp Reisern zubrachte, wo er sich völlig reisefertig machte, um den Nachmittag seine Wanderschaft anzutreten und, weil die Tage schon lang waren, noch 3 Meilen bis zu der nächsten Stadt auf seiner Tour zurückzulegen. Es war heiterer Sonnenschein. Die Leute gingen in ihrem Sonntagsschmuck auf der Straße und zum Teil vor das Tor spazieren, um am Abend in ihre Häuser wieder zurückzukehren. Und Reiser sollte nun an diesem Tage auf immer aus Hannover scheiden. Dies machte ihm eine sonderbare Empfindung, die weder Schmerz noch Wehmut, sondern mehr eine Art von Betäubung war. Der Abschied aus Hannover presste ihm keine Träne aus, sondern er war dabei fast so kalt und unbewegt, als ob er durch eine fremde Stadt gereist wäre, der er nun wieder den Rücken zukehren musste, um weiterzugehen. Selbst der Abschied von Philipp Reisern war mehr kalt als zärtlich. Philipp Reiser machte sich viel mit einer neuen Kokarde an seinem Hute zu schaffen und unterhielt dabei seinen scheidenden Freund noch in der letzten Stunde, die sie zusammen zubrachten, von seinem verliebten Romane, den er damals gerade spielte. Gleichsam, als wenn Anton Reiser den Verfolg davon hätte abwarten können. Kurz, die ganze Unterhaltung war so, als ob sie am anderen Tage wieder zusammenkommen und alles denn nach der alten Weise fortgehen würde. Was aber Anton Reisern am meisten ärgerte, war das Putzen der Hutkokarde, womit sich sein einziger Freund in der letzten Abschiedsstunde noch so eifrig beschäftigen konnte. Diese Hutkokarde schwebte ihm noch lange nachher vor Augen und machte ihm allemal eine verdrießliche Rückerinnerung, so oft er daran dachte. Auch wurde ihm der Abschied aus Hannover von seinem einzigen Freunde durch dies Putzen der Hutkokarde sehr erleichtert. Philipp Reiser meinte es aber dem ungeachtet gut mit ihm, nur hatte diesmal seine kleine Eitelkeit und seine verliebten Schwärmereien über die freundschaftliche Teilnehmung die Oberhand behalten. Und seine Hutkokarde, worin er vielleicht seiner Schönen gefallen wollte, war ihm auch ein sehr wichtiger Gegenstand geworden, wofür nun Anton Reiser freilich keinen Sinn hatte. So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen. Diese Worte aus Werthers Leiden hatten Anton Reiser an diesen ganzen Morgen im Sinne gelegen. Und da ihm Philipp Reiser den großen Torweg öffnen wollte, durch den nun doch der eigentliche Trennungspunkt bewirkt wurde, weil Philipp Reiser, um nicht Verdacht zu erwecken, als ob derselbe um seine Abreise wüsste, ihn mit Fleiß nicht begleiten sollte, so blieb er noch eine Weile inwendig stehen, sah Philipp Reisern starr an, und in dem Augenblick war es ihm, als klopfte er so kalt und starr an der ehernen Pforte des Todes an. Er gab Philipp Reisern, der ihm kein Wort sagen konnte, die Hand, zog darauf den Torweg hinter sich zu und eilte, um die nächste Ecke zu kommen, damit sein nun von ihm geschiedener Freund ihm nicht etwa nachsehen möchte. Darauf ging er schnell über den Wall nach dem Ägidientore zu und sah noch einmal seitwärts nach seiner ehemaligen Wohnung im Hause des Rektors, die er vom Walle aus bemerken konnte. Es war des Nachmittags um 2 Uhr. Und man läutete zur Kirche. Er verdoppelte seine Schritte, je näher er dem Tore kam. Es war ihm, als ob das Grab noch einmal hinter ihm seinen Schlund eröffnete. Da er aber nun die Stadt mit ihren grün bepflanzten Wällen im Rücken hatte und die Häuser, wie er zurückblickte, sich immer dichter zusammendrängten, so wurde ihm leichter und immer leichter, bis endlich die 4 Türme, welche den bisherigen Schauplatz aller seiner Kränkungen und Bekümmernisse bezeichneten, ihm aus dem Gesichte schwanden. So wie nun Reiser die Türme von Hannover aus dem Gesicht verloren hatte und mit schnellen Schritten vorwärts ging, atmete er freier. Seine Brust erweiterte sich, die ganze Welt lag vor ihm und 1000 Aussichten eröffneten sich vor seiner Seele. Er dachte sich den Faden seines bisherigen Lebens gleichsam wie abgeschnitten. Er war nun aus allen Verwickelungen auf einmal befreit, denn hätte er auch die Universität in Göttingen bezogen, so hätte ihn auch dort sein Schicksal hin verfolgt. Die ganze Zeitgenossenschaft seiner Jugend hätte auch dort wieder auf ihn gedrückt und sein Mut hätte ganz erliegen müssen. Denn so lange, wie er in jenen Kreis hingebannt war, konnte er kein Zutrauen zu sich selber fassen. Und wenn sein Mut sich erholen sollte, so musste er so bald die Menschen nicht wiedersehen, die vielleicht unvorsätzlich ihm die Tage seiner Jugend verbittert hatten. Nun war er aus diesem Kreise ganz geschieden. Der Schauplatz seiner Leiden, die Welt, worin er die Schicksale seiner Jugend durchlebt hatte, lag hinter ihm. Er entfernte sich mit jedem Schritt von ihr und konnte, so wie er sich eingerichtet hatte, 8 Tage wandern, ohne dass ihn ein Mensch vermisste. Nun fand er eine unbeschreibliche Süßigkeit in dem Gedanken, dass außer Philipp Reiser niemand um sein Schicksal und um den Ort seines Aufenthalts wusste, dass selbst dieser einzige Freund sich bei seinem Abschiede nicht sehr bekümmert hatte, dass er nun außer allen Verhältnissen und allen Menschen, zu denen er kam, völlig gleichgültig war. Wenn das gänzliche Hinscheiden aus dem Leben durch irgendeinen Zustand kann vorgebildet werden, so muss es dieser sein. So wie nun die Hitze des Tages sich legte, die Sonne sich neigte und die Schatten der Bäume länger wurden, verdoppelte er seine Schritte und machte denselben Nachmittag die 3 Meilen bis Hildesheim ununterbrochen wie einen Spaziergang. Auch betrachtete er es völlig wie einen Spaziergang, denn er war nun in Hildesheim so gut wie in Hannover zu Hause. Als er an das Stadttor kam, schlug er sich vorher den Staub von den Schuhen, brachte sein Haar in Ordnung, nahm eine kleine Gerte in die Hand, mit der er im Gehen spielte, und schlenderte auf die Weise langsam über die Brücke, auf der er zuweilen stehen blieb, als ob er jemanden erwartete oder nach etwas sich umsah. Und da er über dem in seidenen Strümpfen ging, so hielt ihn niemand in diesem Aufzuge für einen Reisenden, der über 40 Meilen zu Fuß zu wandern im Begriff ist. Keine Schildwache fragte ihn, und er wanderte mit den Einwohnern der Stadt, die auch von ihren Spaziergängen zurückkehrten, in die Tore von Hildesheim. Und der Gedanke war ihm wiederum äußerst beruhigend und angenehm, dass er diesen Leuten gar nicht als fremd auffiel, niemand nach ihm sich umsah, sondern dass er gleichsam zu ihnen mitgerechnet wurde, ohne doch zu ihnen zu gehören. Da ihn nun niemand von allen diesen Menschen kannte und niemand sich um ihn bekümmerte, so verglich er sich auch mit keinem mehr. Er war wie von sich selbst geschieden. Seine Individualität, die ihn so oft gequält und gedrückt hatte, hörte auf, ihm lästig zu sein. Und er hätte sein ganzes Leben auf die Weise ungekannt und ungesehen unter den Menschen herumwandeln mögen. Als er nicht weit vom Tore einen Gasthof suchte, kam ihm die Straße bekannt vor, und er erinnerte sich wieder an die Zeit, als er vor 4 Jahren mit dem Rektor, bei dem er wohnte, am Fronleichnamsfeste hier war und an die ängstliche und peinliche Lage, in der er sich damals befand, weil er von der Gesellschaft, mit der er ging, weder ausgeschlossen war noch eigentlich dazugehörte. Es wälzte sich ihm wie ein Stein vom Herzen weg, da er sich das alles nun als gänzlich vergangen dachte. In dem Gasthofe, worin er nun einkehrte, empfing und bewirtete man ihn nach seiner Kleidung. Und er hatte nicht den Mut, es von sich abzulehnen, sondern ließ es sich gefallen, dass man ihm ein Abendessen zubereitete, ein Bette zum Schlafen anwies und ihm am anderen Morgen seinen Kaffee brachte. Den trank er noch in Ruhe und las im Homer dazu, als er auf einmal wie aus einer Art von Betäubung erwachte, da er sich lebhaft vorstellte, dass er mit seiner Barschaft, die aus einem einzigen Dukaten bestand, nicht nur über 40 Meilen weit reisen, sondern notwendig an Ort und Stelle noch etwas davon übrig haben müsste. Er bezahlte schnell seine Zeche, die ihn um nicht weniger als den 1/6 seines ganzen Vermögens ärmer machte, erkundigte sich nach der Straße, die auf Seesen führte, und wanderte mit sorgenvollen Gedanken und schwerem Herzen aus dem Tore von Hildesheim. Es war noch früh am Tage. Der Weg führte ihn durch eine angenehme Gegend, wo Wald und Flur miteinander abwechselten, und der Gesang der Vögel ihm entgegentönte, indes die Morgensonne auf die grünen Wipfel der Bäume schien. So wie er nun schneller vorwärts ging, fühlte er auch nach und nach wieder sein Gemüt erleichtert. Heitere Gedanken, reizende Aussichten und kühne Hoffnungen stiegen allmählich wieder in seiner Seele auf. Und nun entstand in ihm ein Vorsatz, der ihn auf einmal über alle Sorgen hinwegsetzte und der ihn auf seiner ganzen Wanderung reich und unabhängig machte. Er durfte nur seine ganze Nahrung auf Brot und Bier einschränken, auf der Streu schlafen und niemals wieder in einer Stadt übernachten, um seinen Unterhalt während der Reise mit wenig mehr als 1 Groschen täglich zu bestreiten. Auf die Weise konnte er länger als 1 Monat unterwegs sein und war am Ende der Reise doch noch nicht ganz entblößt. Sobald er diesen Vorsatz, den er von dem Tag an standhaft ausführte, gefasst hatte, fühlte er sich wieder frei und glücklich wie ein König. Selbst diese freiwillige Entsagung aller Bequemlichkeiten und diese Einschränkung auf die allernötigsten Bedürfnisse gab ihm eine Empfindung ohnegleichen. Er fühlte sich nun beinahe wie ein Wesen, das über alle irdische Sorgen hinweggerückt ist, und lebte deswegen auch ungestört in seiner Ideen- und Fantasienwelt, so dass dieser Zeitpunkt bei allem anscheinenden Ungemach einer der glücklichsten Träume seines Lebens war. Unmerklich aber schlich sich denn doch ein Gedanke mit unter, der sein gegenwärtiges Dasein, damit es nicht ganz zum Traume würde, wieder an das vorige knüpfte. Er stellte sich vor, wie schön es sein würde, wenn er nach einigen Jahren in dem Andenken der Menschen, worin er nun gleichsam gestorben war, wieder aufleben, in einer edlern Gestalt vor ihnen erscheinen und der düstere Zeitraum seiner Jugend alsdann vor der Morgenröte eines besseren Tages verschwinden würde. Diese Vorstellung blieb immer fest bei ihm. Sie lag auf dem Grunde seiner Seele und er hätte sie um alles in der Welt nicht aufgeben können. Alle seine übrigen Träume und Fantasien hielten sich daran und bekamen dadurch ihren höchsten Reiz. Der einzige Gedanke, dass er dieselben Menschen, die ihn bis jetzt gekannt hätten, niemals wiedersehen würde, hätte damals alles Interesse aus seinem Leben hinweggenommen und ihm die süßesten Hoffnungen geraubt. Als nun der Mittag herannahte, so kehrte er in einem Dorfe in einem geringen Wirtshause ein, wo er ohne dem außer Bier und Brot auch für Geld nichts hätte haben können, und also der Fall nicht eintrat, dass man ihm eine bessere Bewirtung angeboten und er sie hätte ablehnen müssen. Es machte ihm nun unbeschreiblich Vergnügen, dass er für wenige Pfennige ein so großes Stück schwarzes Brot erhielt, welches ihn den ganzen Tag gegen den Hunger sicherstellte. Er brockte sich einen Teil davon ins Bier und hielt auf die Weise das erste Mittagsmahl nach seinen eigenen strengen Gesetzen, von welchen er von nun an während der Reise nicht abging. Er eilte denn aber, dass er schnell wieder aus der dumpfigen Gaststube ins Freie kam, wo er unter einem schattichten Baum sich niedersetzte und zur Mittagserholung in Homers Odyssee las. Mochte nun dies Lesen im Homer eine zurückgebliebene Idee aus Werthers Leiden sein oder nicht, so war es doch bei Reisern gewiss nicht Affektation, sondern machte ihm wirkliches und reines Vergnügen. Denn kein Buch passte ja so sehr auf seinen Zustand als gerade dieses, welches in allen Zeilen den vielgewanderten Mann schildert, der viele Menschen, Städte und Sitten gesehen hat und endlich nach langen Jahren in seiner Heimat wieder anlangt und dieselben Menschen, die er dort verlassen hat und nimmer wiederzusehen glaubte, auch endlich noch wiederfindet. Der Weg ging nun immer bergauf, bergab. Die Hitze war ziemlich groß und Reiser löschte seinen Durst, so oft er einen klaren Bach antraf, aus welchem ihm umsonst zu schöpfen freistand. In dem Dorfe, wo er die erste Nacht blieb, war die Gaststube voller Bauern, die einen großen Lärm machten, so dass es ihm nicht möglich war zu lesen. Er beschäftigte sich also mit seinen Gedanken. Und eine steinalte Frau, die im Lehnstuhle saß und mit dem Kopfe bebte, zog seine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Diese Frau war hier erzogen, hier geboren, hier alt geworden, hatte immer die Wände dieser Stube, den großen Ofen, die Tische, die Bänke gesehen. Nun dachte er sich nach und nach in die Vorstellungen und Gedanken dieser alten Frau so sehr hinein, dass er sich selbst darüber vergaß und wie in eine Art von wachenden Traum geriet, als ob er auch hier bleiben müsste und nicht aus der Stelle könne. Ein solcher Traum war bei der plötzlichen Veränderung, die sein Zustand gelitten hatte, sehr natürlich. Und als seine Gedanken sich sammelten, fühlte er das Vergnügen der Abwechslung, der Ausdehnung, der unbegrenzten Freiheit doppelt wieder. Er war wie von Fesseln entbunden, und die alte Frau mit bebendem Haupte war ihm wieder ein gleichgültiger Gegenstand. Diese Art aber, sich in die Vorstellungen anderer Menschen hineinzudenken und sich selbst darüber zu vergessen, klebte ihm von Kindheit an. Es war einer seiner kindischen Wünsche, dass er nur einen Augenblick aus den Augen eines anderen Menschen, den er vor sich sah, möchte heraussehen und wissen können, wie dem die umstehenden Sachen vorkämen. Zum ersten Male legte er mit weit aussehenden Gedanken auf die Streu sich nieder. Seinen Degen legte er neben sich und deckte sich mit seinen Kleidern zu. Seine Gedanken aber ließen ihm keine Ruhe. Die Zukunft wurde immer glänzender und schimmernder vor seinen Blicken. Die Lampen waren schon angezündet, der Vorhang aufgezogen und alles voll Erwartung. Der entscheidende Moment war da. Darüber kam bis nach Mitternacht kein Schlaf in seine Augen. Und als er am Morgen erwachte, war auf einmal der Schauplatz ganz verändert. Die öde Gaststube, die Bierkrüge, das schwarze Brot und erschlaffende Müdigkeit. Hier rächten sich seine reizenden Fantasien an ihm mit schrecklichem Unmut und Lebensüberdruss, der über eine Stunde währte. Er legte sich mit dem Kopf auf den Tisch und suchte vergeblich wieder einzuschlummern, bis die ermunternden Strahlen der Sonne, die ins Fenster schienen, ihn wieder zum Leben weckten. Und sobald er sich nur erst auf den Weg gemacht hatte und aus der dumpfigen Gaststube war, verschwand auch schnell sein Unmut wieder und das reizende Ideenspiel begann von Neuem. Er lebte auf die Weise gleichsam ein doppeltes Leben, eins in der Einbildung und eins in der Wirklichkeit. Das Wirkliche blieb schön und harmonierte mit dem Eingebildeten bis auf die Gaststube, das Gelärm der Bauern und die Streu. Dies aber wollte sich nicht recht dazu reimen, denn es war auf die unbegrenzte Freiheit am Tage eine zu große Beschränkung am Abend, weil er doch nun bis zum anderen Morgen in keiner anderen Umgebung sein konnte als in dieser. Freilich hatten die äußeren Gegenstände einen immerwährenden Einfluss auf die inneren Gedankenreihen. Mit dem Horizonte erweiterten sich auch gemeiniglich seine Vorstellungen. Und an die Aussicht in eine neue Gegend knüpfte sich immer gern eine neue Aussicht in das Leben. Einmal war er lange mühsam bergan gestiegen, als auf einmal eine weite Ebene vor ihm dalag und er in der Ferne ein Städtchen an einem See erblickte. Dieser Anblick frischte auf einmal alle seine Gedanken und Hoffnungen wieder auf. Er konnte seine Augen von dem Gewässer in der Ferne nicht verwenden, das ihn mit neuem Mut beseelte, die Ferne aufzusuchen. Seine Reiseroute von Hildesheim ging nämlich über Salzdetfurt, Bockenem und Seesen auf Duderstadt, von wo er denn über Mühlhausen geradezu nach Erfurt und von dort auf Weimar gehen wollte, welches das Ziel seiner Wünsche war. Dort glaubte er nämlich, die Eckhoffsche Schauspielergesellschaft vorzufinden, und seine Schauspielerlaufbahn sollte dort beginnen. Nun spielte er unterwegs auf seinen Wanderungen alle die Rollen in Gedanken durch, die ihn dereinst mit Ruhm und Beifall krönen und seinen mannigfaltigen Kummer belohnen sollten. NDR Kultur